der oberste Hirt der Kirche, die geeint lebt unter vielen Völkern, ist zu euch gekommen, um mit euch zusammen Gott zu danken für euren Glaubensmut und euch darin zu bestärken, euch weiterhin lebendige Zeugen unserer Erlösung zu sein. Die Glaubenssituation der Katholiken in dieser weiträumigen Diaspora ist sehr unterschiedlich und schwierig. Sie ist dazu, gerade in den norddeutschen Diözesen, noch von einem besonderen geschichtlichen Umstand entscheidend mitgeprägt. Nach Kriegsende sind Hunderttausende, die ihre alte Heimat verlassen mussten, darunter viele Katholiken, in große Gebiete dieser Bistümer eingeströmt und dort sesshaft geworden, die bis dahin eine fast ausschließlich evangelische Bevölkerung hatten. Neben ihrem geringen Gepäck an äußerer Habe brachten diese Menschen als kostbarsten Besitz vor allem ihren Glauben mit, oft nur symbolisiert im abgegriffenen Gebetbuch ihrer alten Heimat. Im Rückblick auf die Entfaltung des kirchlichen Lebens in jenen schweren Jahren gedenken wir der vielen evangelischen Gemeinden in diesem Land, die lange Zeit ihre Kirchen auch den katholischen Christen geöffnet haben und so deren Seelsorgern die Möglichkeit gaben, die zerstreute Herde wieder zu sammeln. Die ökumenische Bewegung der letzten Jahrzehnte hat euch hellsichtig dafür gemacht, wie sehr die evangelischen Christen in ihren Sorgen und Freuden mit euch verbunden sind und wie viel Gemeinsames ihr zusammen mit ihnen besitzt. Dort, wo ihr und sie den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus ehrlich und konsequent leben, so danken wir Gott aus ganzem Herzen, dass die verschiedenen kirchlichen Gemeinschaften in euren Gegenden sich nicht mehr verständnislos gegenüberstehen oder sich sogar ängstlich voreinander abriegeln. Ihr habt vielmehr schon oft die beglückende Erfahrung gemacht, dass dann ein gegenseitiges Verstehen und Annehmen besonders leicht war, wo beide Seiten ihren Glauben gut kannten, ihn freudig bejahten und die konkrete Gemeinschaft mit den eigenen Glaubensbrüdern hochschätzten. Ich möchte euch ermutigen, diesen Weg weiterzugehen. Wenn wirklich alle Kirchen und Gemeinschaften auf die Fülle des Herrn hinwachsen, wird uns sein Geist ganz gewiss den Weg zeigen zur vollen inneren und äußeren Einheit der Kirche zu gelangen. Wir werden nur dann wirklich im Namen Jesu ökumenisch beten und handeln, wenn wir die Liebe zu Christus und zueinander bewahren und zur Grundlage aller Bemühungen um eine tiefere Einheit machen. Meine liebe Brüder und Schwestern, ich vertraue fest darauf, dass dieses Gebet des Sohnes Gottes, unseres Herrn und Bruders, um die Einheit aller Christen einmal seine volle Frucht bringen wird. Wir wollen ihn bitten, dass er an uns Wirklichkeit werden lasse, was der Prophet uns in der ersten Lesung heute angekündigt hat. So spricht Gott, der Herr: Ich hole euch aus den Völkern heraus. Ich sammle euch in allen Ländern und bringe euch in euer Land. Ich gieße reines Wasser über euch, damit ihr rein werdet. Ich schenke euch ein neues Herz und gebe euch einen neuen Geist. Ich lege meinen Geist in euch hinein und bewirke, dass ihr nach meinen Gesetzen lebt und meine Gebote achtet und erfüllt. Dann werdet ihr mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Amen. Lassen Sie doch noch ein Wort für den Papst. Ich hoffe, mit der menschlichen und christlichen Hoffnung, dass Sie alle nicht durch und durch nass geworden sind.